Stift. Heute mal ganz professionell. So richtig mit Vorbereiten und alles. Heute ist es ein bisschen viel. Ich glaube schon. Ich muss mir noch eben 2-3 Notizen machen, bevor ich anfange. So. Ja, wie war das denn nochmal? Wann ist denn das für ein Datum? Notizen-Nerd. So, da. Notiz-Nerd. So. Haben wir auch. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Ist es wirklich schon so spät? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wer ist verrückt und leicht gestört? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Ich bin der Nerd. Es ist Samstagnachmittag, der 21. Mai. Es ist draußen ein richtig geiles Wetter und ich habe gedacht, ich nutze dieses wunderbare Wetter dazu, in der Bude zu sitzen und ich tue es nur für die Kunst. Ich tue es nur für die Kunst. Egal. Ich bin Steffen übrigens. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Heute habe ich eine vollgepackte Sendung. Es ist richtig viel zu reden. Ich mache sehr viele Reviews heute, was zum Ende des Monats oder Mitte, Ende des Monats schon fast ungewöhnlich ist. Aber es gibt wirklich eine Menge zu besprechen. Bevor ich zu meiner Themenvorstellung komme, noch kurz der Hinweis, dass ihr euch die beiden Sendungen, in denen ich zu Gast gewesen bin in Berlin, inzwischen runterladen könnt, beziehungsweise gibt es die schon seit kurz nachdem die letzte reguläre Folge veröffentlicht worden ist. Nämlich bin ich ja aufgetreten im Abschlusspodcast zur Comic Invasion Berlin. Das findet ihr auf der Seite auch von Comic Invasion, glaube ich. Ich verlinke das alles in den Shownotes, könnt ihr euch dann da holen. Und ich bin auch aufgetreten in der zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch aktuellen Folge von Yay Comics. Die Folgen sind inzwischen auch raus. Heißt eigentlich Yay Comics oder Yay Comics. Irgendwie sowas. Die Folgen sind jetzt raus und da könnt ihr euch das anhören. Ich finde, das sind ganz gute Sendungen geworden, auch wenn ich ein bisschen wenig zu Wort komme, was eigentlich ungewöhnlich ist für mich. Aber ich hatte auch nicht wirklich was zu sagen. Beide Sendungen zusammen mit Carlos, Markus und Lara. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in meine Themenvorstellung. Diese vollgepackte Sendung mal eben vorstellen. Ich möchte gleich einen YouTube-Kanal vorstellen, der jetzt relativ neu am Netz ist, der mir sehr gut gefallen hat. Er nennt sich Captain Christian, ungefähr so. Finde ich sehr interessant. Dann geht's auch ohne großartigen Umschweife direkt in meine Reviews. Und heute ist richtig viel Action angesagt. Ich gucke mir an das Squirrel Girl Howard the Duck Crossover Animal House. Animal House. House. House. House Animal, du weißt schon. Dann gehe ich auf ein seltsames Comic mit Meerkatzen ein, was bei DC erschienen ist, nämlich Heroic Journey Nummer 1. Dann geht es um ja, das erste Heft aus dieser Hanna-Barbera-Offensive, was jetzt bei DC eben auch erscheint, nämlich Future Quest Nummer 1. Da werfe ich einen kurzen Blick rein. Dann geht es ein bisschen in den deutschen Bereich, würde ich sagen. Nämlich, da geht es weiter mit No Borders von Temel und Michael Park. Da werde ich mal reingucken. Ist im Epsilon Verlag erschienen. Ist sehr schön geworden, muss ich sagen. Dann geht es ein bisschen in Richtung Gratis Comic Tag. Der war am vergangenen Wochenende. Da gucke ich mir aber nicht alles an, weil da habe ich die Zeit nicht für. Ich habe auch gar nicht so viel mitgenommen. Ich werde nur eingehen auf U-Comics oder U-Comics, muss ich ja jetzt inzwischen sagen. Und dann noch auf ein anderes Thema. Und vom Free Comic Book Day, da habe ich die Ausgabe jetzt auch bekommen. Ich sage auch gleich noch von wem. Nämlich The Tick 2016, das Free Comic Book Day Heft. Dann habe ich noch was in den Previews und irgendwie habe ich noch eine kleine Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau zu machen. Denn, ja, ihr habt es vielleicht selber gemerkt, die letzten paar Wochen waren relativ durcheinander und haben mit dem, was ich angekündigt hatte, beim letzten Mal nicht wirklich was zu tun. So. Dann geht es nämlich jetzt auch los, direkt mit meinem YouTube, meiner YouTube-Empfehlung. Das ist nämlich Captain Christian. Da gibt es jetzt, ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt 4 oder 5 Videos zum Angucken. Und das sind kurze Videos so zum Thema Comics, Popkultur und Animation und jeder, der so ein bisschen mit Serien, mit Zeichentrick, mit auch aktuell das noch konsumiert, sich mit den Hintergründen auch so ein bisschen auseinandersetzt, der wird da auf jeden Fall fündig werden. Bisherige Themen waren die X-Men und ihre Kostüme in den Filmen und warum es wichtig ist, dass Superhelden ihre Kostüme haben, ganz toll. Er hat ein Video gemacht über Pixar und wie Pixar Stories schreibt, hat eine Zusammenfassung gemacht, wie wichtig Adult Swim in Amerika eben ist, also ist auch ein englischsprachiger YouTube-Kanal und ein grandioses, wirklich sehr, sehr gutes Video gemacht zum Golden Age Superman und wie einflussreich diese Serie gewesen ist. Klammer auf, die Superhero Unit meint ja immer noch, das sei nicht im Kanon der Superheldenfilme drin. Ich sehe das immer noch anders. Also solltet ihr die Superhero Unit hören, ihr werdet feststellen, die sehen das nicht in den Kanon. Und das ist meiner Meinung nach einer der größten Fauxpas, die sich dieser Podcast einfach erlaubt. Denn der Golden Age Superman, Animations-Superman im Kino, nämlich darum geht's, diese Zeichentrickfilme, Max Fleischer-Cartoons, wie sie auch immer heißen, die sind wahnsinnig wichtig fürs animierte Kino praktisch schon, weil ungefähr zeitgleich mit dem Golden Age von Disney. Die Videos sind immer so 8 bis 10 Minuten lang, sind toll geschnitten, super gestaltet, also gehen richtig tolle Effekte rein. Captain Christian redet so als Offsprecher über die Bilder drüber hinweg und kommentiert im Grunde genommen oder illustriert das, was er sagt, eben mit Grafiken, mit Bildern und eben auch mit Sachen, die man vielleicht so noch nie gesehen hat. Also im Falle dieser X-Men-Folge war das für mich nämlich so, dass ich gemerkt habe, okay, das habe ich noch nie gesehen, diese Bilder, und guckt euch das mal an, das ist richtig, richtig gut. Das Besondere ist eben, dass es kurz ist. Es sind wirklich immer nur so 10 Minuten und es sind so, ja, Essays in Videoform, muss man sagen. Schön mit Musik hinterlegt, es ist wirklich, Texte sind gut geschrieben. Die Stimme von ihm ist manchmal ein bisschen nölig. Also, wenn man den Nerdwriter kennt, der das auf eine ganz ähnliche Art macht, aber dann eben wirklich Popkultur, Filme und so weiter, also der geht thematisch noch ein bisschen weiter. Damit lässt sich's vergleichen. Captain Christian ist aber wirklich ein bisschen mehr visuell, also es ist wesentlich animierter und viel, viel bunter und insgesamt reichhaltiger bebildert und wie so Collagen, so Videokollagen muss man sich das vorstellen. Der YouTube-Kanal heißt, wie er selber, Captain Christian mit K, Kapitän Christian, jeweils mit K zusammen, ist in den Shownotes verlinkt, guckt da auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, der Rhythmus ist ungefähr alle 2 Wochen für ein Video und ich denke, so viel Zeit geht auch in ein Video rein von der Arbeit her. Das ist eben meine Empfehlung auf YouTube. So, dann geht es nämlich jetzt hier direkt weiter mit Howard the Duck und Squirrel Girl. Da hatte ich ja schon vor einer ganzen Zeit, ich glaube Anfang des Jahres, eine Preview zugemacht, dass Crossover nämlich laufen wird. Es startete in Squirrel Girl Nummer 6 und ging dann weiter in Howard the Duck Nummer 6. Was ganz praktisch ist, dass diese beiden Serien relativ gleich von der Nummerierung sind. Jetzt raschelt sie wieder im Hintergrund. Comics. Eingetütete Comics. So. Ja, ich merke gerade wieder, dass ich das die Hefte auch gelesen habe, weil immer, wenn ich Marvel-Hefte lese, kann man Fingerabdrücke an den Seiten sehen, denn die Marvel-Hefte sind im Grunde genommen so von der Papierqualität ungefähr wie ein Knacksheft. Das ärgert mich immer ein bisschen. Worum geht's in dem Crossover? Es ist geschrieben von Ryan North, Chip Zdarsky, gezeichnet von Erica Henderson, Quinones, wie hieß er nochmal, Gary Quinones, James Quinones. Ich mach's mal eben auf. Meine Fresse. Ich habe irgendwie Lust auf M&M's. Jokey Nones. Ha. Wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil. Und die beiden treffen aufeinander, weil Howard nach einer verschwundenen Katze sucht. Und Squirrel Girl fühlt sich irgendwie ja motiviert, ihn zu begleiten. Plötzlich kommt Kraven the Hunter an, entführt Howard. Und Squirrel Girl rettet praktisch erstmal Howard aus den Fängen einer Sammlerin, möchte ich mal sagen. Und gemeinsam stellen die beiden dann fest, dass diese Sammlerin im Grunde genommen Dinge hortet, die mit Superhelden zu tun haben. Ich sag da gleich was zu. Dort treffen sie noch auf Beast und auf Rocket Raccoon, was ganz witzig ist, also so diese Kombination ist noch ganz witzig. Und die treffen noch auf eine weitere Version des Weapon X-Programms, denn in verschiedenen Jahrzehnten war es ja immer mal so, dass Wolverine ja tatsächlich als Weapon X eben auch bekannt ist. Weapon X ist so zu sehen, dass es wirklich Waffe 10 ist und es gibt Waffe 13, das ist glaube ich Phantom Max und es gibt Captain America wäre praktisch, ich glaube, Waffe 1. Die anderen Nummern sind nicht wirklich vergeben worden und teilweise ist es auch fraglich, ob dieses Weapon X-Programm tatsächlich wirklich 10 bedeutet. Also es ist immer mal wieder geredconnt worden. Und hier treffen sie tatsächlich auf Weapon 2. Und Weapon 2 ist ein bisschen anders, als man sich das vielleicht vorstellen möchte. Ich habe ein kleines Problem mit diesem Crossover und das möchte ich einfach vorneweg sagen. Es sind viel zu viele Figuren. Und das Problem an diesem Crossover ist vor allem, dass Howard the Duck bisher immer mit dem Collector zu tun hatte. Also erst in dem ersten Volume, also in dem Volume 0, wie es aktuell heißt, von letztem Jahr, hatte er eben mit einem Assistenten vom Collector zu tun. Dann jetzt in den vergangenen Monaten hatte er direkt mit dem Collector zu tun. Dann eben auch mit diesen Parallelversionen von ihm und von Rocket, diese weiblichen Versionen, diese Gender-Swap-Versionen, die sich der Collector gemacht hat, weil er gesagt hat, wenn ich die Originale nicht haben kann, dann will ich mir wenigstens eigene Kopien erschaffen. Also im Grunde genommen hatte er es immer mit einem Sammler zu tun. Und in diesem Crossover ist es wieder das Gleiche. Also er muss sich wieder mit einer Sammlerin auseinandersetzen, die sich eben ja mit so Superhelden, Hinterlassenschaften, mit Gadgets, mit alten Kostümen, mit alten Helmen, also mit so sagt man, glaube ich, halt eben so Erinnerungsstücken auseinandersetzt und dann eben auch Charaktere wie Beast oder Rocket Raccoon sammelt. Das ist das eine. Und dann sind es, wie gesagt, viel zu viele Charaktere in diesem Heft. Beast hätte nicht sein müssen, auch wenn es immer schön ist, Beast zu sehen. Rocket Raccoon ist im Grunde genommen Teil des Supporting Casts von Howard the Duck. Es vergeht kaum ein Heft, in dem Rocket Raccoon nicht auftaucht. In den vorherigen Heften waren die noch mit Howard the Duck im All. Rocket Raccoon war auch neben den anderen Guardians of the Galaxy im Kitty Pryde, ist ja im Moment Star-Lord und all den anderen eben zu sehen. Und also langsam muss ich ganz ehrlich sagen, es reicht. Weniger Rocket Raccoon. Meiner Meinung nach braucht Howard the Duck Rocket Raccoon nicht. Ne? Und auch wenn Squirrel Girl dabei ist und sicherlich den gleichen Anteil bekommt, Screentime oder Paneltime, wie es Howard the Duck bekommt, es ist gefühlt schon eher Howard the Duck als Squirrel Girl. Meiner Meinung nach hätten also Craven, klar, den muss man vielleicht haben, um die Story so ein bisschen anzuheizen, hätte ich jetzt fast gesagt, oder anzuleiern, muss man eine Figur wie Craven haben. Der ist, glaube ich, auch tatsächlich Teil des Supporting Casts bei Squirrel Girl. Aber so dieser Aspekt, diese vielen, vielen Charaktere in diesem Crossover und schon wieder Rocket Raccoon eben tatsächlich, ich fand es also wirklich too much. Dazu kommt, dass Ryan North, und das macht er schon sehr lange, solange wie ich ihn wahrnehme, und das war, glaube ich, in Original Sin, hat er das schon gemacht, in diesen Young Avengers Geschichten zu Original Sin, dass er immer unter den Panels, am unteren Rand der Seite, immer so kleine Anmerkungen macht, so Gags erklärt oder irgendwie auf der Metaebene über das Comic redet. Und das machen Ryan North und Chip Zdarsky in beiden Heften gemeinsam. Ich hatte das Problem bei dem vorherigen Volume von Squirrel Girl schon, das habe ich relativ lange gelesen, ich glaube ein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, das geht mir auf den Keks, ich kann das nicht mehr haben, weil man ist ja irgendwie verleitet dazu, das zu lesen, man möchte das ja lesen und es bringt einen halt immer wieder raus. Dieses Mal war es ganz witzig zu wissen, okay, Ryan North macht das, Chip Zdarsky macht das eben nicht und das dann auch in beiden Heften drin zu haben, eben sowohl in Squirrel Girl als auch in Howard the Duck, war zumindest für dieses eine Mal ganz witzig. Trotz alledem, ich finde es also wirklich drüber. Ich habe es also irgendwann auch nicht mehr gelesen, beziehungsweise also 3-4 Seiten ist es nicht dabei, da war ich ganz glücklich drüber. Diese ganzen Kritikpunkte, die ich an dem Heft habe, sind aber in dem Sinne null und nichtig, denn man kann dieses Crossover lesen, ganz egal, ob man vorher jemals Howard the Duck gelesen hat, ob man jemals vorher Squirrel Girl gelesen hat, es ist vollkommen nebensächlich, denn diese Geschichte besteht für sich selber. Die Charaktere, die da drin vorkommen, werden kurz vorgestellt und selbst wenn man nicht begreift, wer Rocket Raccoon ist, wenn man nicht begreift, wer, Craven the Hunter ist, die Figuren werden erklärt. Und es ist wunderbar zu sehen, dass ein dass das zwei Hefte zusammen wirklich ein Standalone-Ding sind. Howard the Duck insgesamt funktioniert ja auch sehr für sich und ist überhaupt nicht Teil dieser riesigen Kontinuität. Früher, also meine Lieblingsära waren ja die 90er Jahre bei DC, weil das da damals ganz genauso funktioniert hat. Man hat eine laufende Serie, die stand immer für sich selber, hat nie in irgendwelche anderen Serien direkt reingespielt oder Elemente aus einer anderen Serie rausgezogen. Und dann gab es irgendwann Crossover mit einer anderen Serie, weiß ich nicht, Booster Gold, Superman und Booster Gold beispielsweise. Und dann waren die beiden Serien für einen Monat zusammengeschaltet, weil die beiden Ausgaben dann eben eine gemeinsame Story erzählt haben. Und danach war wieder alles normal und man musste sich überhaupt nicht mehr darum kümmern, okay, was ist da jetzt passiert in dem Heft davor, was danach und so weiter und so fort. Dieses kleine Crossover steht für sich selber. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Squirrel Girl anders ist, dass man die Serie eben nicht so alleine lesen kann, weil sie ja inzwischen Teil der Avengers ist, oder zumindest eines dieser Avenger-Teams ist. Aber Howard the Duck kann man losgelöst von allem lesen. Und im Idealfall, das sollen diese Crossover ja bewirken, würde ich jetzt hingehen und sagen, boah, klasse, diese Squirrel Girl, die finde ich ja richtig toll und jetzt lese ich auch deren Serie. Das ist natürlich die Idee hinter diesen Crossovern, dass man die eben auch nicht in einem Heft stattfinden lässt, sondern eben in beiden Serien. Weil ich habe jetzt außer der Reihe hier ein Squirrel Girl Heft liegen, was ich mir sonst wahrscheinlich nicht gekauft hätte. Naja. Und das ist meiner Meinung nach der große Pluspunkt, weil ich musste jetzt nicht irgendwie 37 Hefte lesen, um diesen Story-Arc zu verstehen. Ich konnte ein weiteres Heft in dem Monat kaufen, es war richtig gut. Also Ryan North und Jip Zdarsky arbeiten wunderbar zusammen, also das funktioniert richtig gut. Das ist schon ein Ton, den die beiden treffen und die Schreibe der beiden unterscheidet sich tatsächlich nicht so sehr. Also das ist schon so, Zdarsky ist schon auch so ein bisschen so... haut ein bisschen härter zu, wenn er versucht zu treffen und das gelingt ihm wesentlich besser. Ryan North ist ein ganz kleines Tickchen besser, ein bisschen subtiler und gemeinsam sind die ganz wunderbar. Also mir hat das storymäßig gut gefallen, die Dialoge sind klasse, viele Gags im Hintergrund, Rocket Raccoon und Craven, glaube ich, die gehen hinterher Waffen kaufen. Im Hintergrund sieht man den Punisher mit einem riesigen Einkaufswagen voller Knarren. Es ist, also zwischendurch habe ich echt auf dem Boden gelegen, wirklich auf dem Boden gelegen, wegen der krassen Gags und auch Weapon 2, also guckt euch Weapon 2 an, allein für Weapon 2 reicht es. Weapon 2 ist einer meiner absoluten Highlights in diesem Crossover. Genau, ich wollte eigentlich noch auf, wo habe ich sie, Howard the Duck Nummer 7 eingehen, die habe ich nämlich jetzt hier auch schon liegen. Da sage ich aber einfach nur, dass es wieder auch Standalone ist. Ist kein Teil einer länger gezogenen Storyline. Wir haben Daredevil, wir haben She-Hulk, wir haben Spider-Man, wir haben Captain America, also nicht Captain America, sondern Steve Rogers, noch alt, weil es zeitlich ein bisschen vorher spielt. Und eben Howard the Duck gemeinsam im Savage Land, also im Kampf gegen Dinosaurier. Und ich muss nur eine Sache sagen, und das ist die Kombination Chip Zdarsky und Kevin Maguire. Es ist Wahnsinn. Es fühlt sich an wie ein altes Justice League-Heft. Ein Teambuch mit vielen verschiedenen, sehr unterschiedlichen Charakteren, gezeichnet von fucking Kevin Maguire. Das Ding ist ein absolutes Highlight. Nehmt Howard the Duck Nummer 7 mit. Es ist Standalone, ihr müsst kein Heft davor, kein Heft danach gelesen haben, weil es ja, wie gesagt, selbst innerhalb der Howard the Duck Storyline irgendwo zwischen Volume 0 und Volume 1 spielt, glaube ich. Wenn ihr es noch genauer haben wollt, nach Secret Wars, aber vor der aktuellen Howard the Duck Nummer 1, ganz wunderbar. Und zu sehen, wie Kevin Maguire ein bisschen daran versagt, Howard the Duck zu zeichnen. Aber das ist nicht so wild, weil er halt mit der Mimik und der Gestik der anderen menschlichen Figuren halt, das ist die Stärke von Kevin Maguire, die Mimik. Es ist wunderbar. Es fühlte sich an wie ein Keith Giffen, Kevin Maguire, also Giffen, der Mateus und Maguire Justice League Heft aus den 80ern, 90ern. Ganz tolle Empfehlung. Das noch zwischendurch. Das habe ich noch hier. Nee, eine Empfehlung habe ich noch tatsächlich, bevor ich weitermache. Nämlich hat der eben schon erwähnte Podcast die sogenannte Superhero Unit, nämlich eine Folge gemacht zu Howard the Duck. Die empfehle ich also wirklich einschränkungslos. Großartige Sendung. Die Superhero Unit kümmert sich ja eben um das sogenannte Superhelden-Genre im Kino. Ne? Klammer auf, ich bin übrigens der Meinung, dass es dieses Superhelden-Genre gar nicht gibt. Ne, also das ist aber meine Meinung, die muss man auch nicht teilen, aber meiner Meinung nach gibt es dieses Genre Superhelden nicht, Klammer zu. Aber das wird da eben auch diskutiert tatsächlich. Erst einmal diskutieren die den Film, Howard the Duck, den Film, weil eben ist ein Kinopodcast, ein Filmpodcast ist und machen das erstmal ganz wunderbar und sagen auch, also die Meinung der beiden Christian und Arne geht auseinander. Aber im Grunde genommen arbeiten sie den Film ganz gut durch und diskutieren dann auch danach nochmal, was ist eigentlich ein Superheld. Klammern natürlich vollkommen zu Recht Howard the Duck da auch aus, weil Howard the Duck ist alles andere als ein Superheld. Aber er ist eben ein Charakter in einem Superhelden-Universum. Die sagen dann halt relativ deutlich, ja, es ist eigentlich kein Superheldenfilm oder kein Film für Superhelden-Genre. Klammer auf. Ich bin immer noch der Meinung, dass es gar kein Genre gibt, aber das ist halt auch nur meine Meinung. Keine Ahnung. Klammer zu. Also hört da nochmal rein, ist auch in den Shownotes verlinkt. Jetzt geht's weiter mit dem lustigen Meerkatzen-Comic, was ich habe. Es ist absolut wahnsinnig. Es ist ein absolutes, es ist absurd, es ist skurril, es ist grotesk, es ist fast schon surreal, es ist so, es, das ist so Material für Lenkara, also so für Top the Fourth Wall, Where Bad Comics Burn, weil das ist so ein Werbecomic, was DC rausgebracht hat für eine Autoversicherungsfirma, glaube ich. Und die Geschichte heißt A Heroic Journey. Es geht in dieser Story um die beiden Meerkatzen, Sergei und, ich habe vergessen, wie die andere Meerkatze heißt, aber es ist auch sowas von egal. Die eine heißt auf jeden Fall Sergei und ich glaube, die beiden wollen ins Kino und wollen Batman wie Superman gucken. Und die eine Meerkatze beschließt sich als Batman zu verkleiden, die andere möchte Superman sein. Und dann sind sie eben unterwegs und das sind halt wirklich normal große Meerkatzen. Wie groß ist so eine Meerkatze? Das sind, ist halt, ist, weiß ich, sind Meerkatzen und Erdmännchen eigentlich das Gleiche? Ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Sind Meerkatzen eigentlich Erdmännchen? Schwer zu sagen. Vielleicht klärt mich gleich die lustige Computerstimme auf, ob es einen Unterschied zwischen Meerkatzen und Erdmännchen gibt, aber in meinem Gefühl sind die Tiere relativ nah beieinander, sind also Frettchen halt, Frettchenviehis. Ich habe mich mal eben in der Wikipedia schlau gemacht, hättest du auch mal machen können, lieber Nerd. Also, erst einmal sind die Helden dieser Geschichte tatsächlich Erdmännchen. Meerkat ist der englische Name für diese lustigen Gesellen und nein, Meerkatzen und Erdmännchen sind nicht dasselbe. Meerkatzen sind näher mit den Affen verwandt, während die Erdmännchen tatsächlich katzenähnlich sind. Klingt komisch, ist aber so. Es ist also total witzig, weil diese Viecher halt eben in diesen Batman- und Superman-Kostümen, also diesen, ich weiß gar nicht, ob das die Film, nee, das sind, glaube ich, die Comic-Kostüme, in denen die da rumlaufen und eben nicht die Filmkostüme. Und dann eben, das sind eben die Maskottchen dieser Autoversicherungsfirma, das ist total abstrus. Geschrieben ist das von, jetzt mach ich es doch mal auf, weil ansonsten weiß ich nicht, wer es geschrieben hat. Das wäre natürlich auch super peinlich, hätte ich mal aufschreiben können mal wieder. Geschrieben ist es von Tony Bedard, der in der New 52 meines Wissens nach hauptsächlich zuständig gewesen ist für Supergirl. Und gezeichnet worden ist es von Neil Adams. Neil Adams zeichnet Meerkatzen-Comics für DC und die Versicherungsfirma Compare the Market, glaube ich. Compare the Market, genau. Comparethemarket.com. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Der Service wird hier für Deutschland nicht angeboten. Interessiert keine Meerkatze, was ich damit mache. Es ist total abstrus. Es ist surreal. Es ist ein Werbecomic, was es von DC meiner Meinung nach verhältnismäßig selten gibt. Also einmal im Jahr vielleicht. Das letzte große Ding, woran ich mich erinnere, war dieses Craftsman Bolt-on System Saves the Justice League oder so, wo so ein Bob der Baumeister-Typ angefangen hat, an der Hall of Justice rumzuschrauben. Obwohl es die Hall of Justice in den New 52 Comics schon überhaupt nicht mehr gegeben hat. Und trotzdem schraubt er da irgendwie rum mit so einem alten JLA-Villain, irgendwie The Key oder sowas. Das ist total abstrus und surreal. Und Marvel hatte jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch Captain Citrus, diese Orange. Das ist super skurril gewesen, richtig skurril. Also so ein Superhelden-Comic, was Werbung gemacht hat für die für die Orangensaftindustrie in Florida. Total kaputt, total strange. Aber irgendwie wirken diese Comics. Und ob es Captain America ist, der irgendwie auf einer Harley-Davidson rumfährt oder... Ja, es ist, also diese Werbecomics sind immer total interessant. Man kann sich das Comic online runterladen auf der Seite comparethemarket.com als PDF. Die gibt es auch in kleinster Auflage in Amerika. Wahrscheinlich dann auch in den Filialen dieser Firma dann eben auch in Print zu erstehen. Aber wie gesagt, das PDF-Format reicht ja vollkommen aus, um sich davon mal ein Bild zu machen. Das ist erst Ausgabe 1. Es wird irgendwie als One-Shot betitelt, was es eigentlich gar nicht ist, weil es gibt noch einen zweiten Teil und der kommt, ich meine Anfang Juni, so in 2 Wochen oder anderthalb Wochen kommt da eben die zweite Ausgabe. Dann möchte ich noch 2, 3 Worte verlieren über Future Quest, weil ich das bisher komplett ausgeblendet habe. Nämlich DC macht zusammen mit Hanna-Barbera, das ist also Cartoon Network, Hanna-Barbera, eben gemeinsame Sache und rebootet dieses Hanna-Barbera Cartoon-Universum. Und ein Teil dessen, wahrscheinlich so das Rückgrat dieses Events, ist eben Future Quest. Bestehend aus Johnny Quest und dem kompletten Hanna-Barbera Superhelden-Universum. Mein größtes Problem war, dass ich von Johnny Quest damals als Kind vielleicht 3 Folgen geguckt habe von irgendeiner Johnny Quest-Serie und das einfach super langweilig fand und dann auch nachfolgende Serien dann eben nicht mehr geguckt habe. Das heißt, ich habe mit Johnny Quest jetzt gar nicht so einen dicken Bezug und von diesem Hanna-Barbera Superhelden-Universum, so Space Ghost und Springman und Birdman und hast du nicht gesehen, davon ist also so gut wie gar nichts in Deutschland gelaufen. Und wenn dann nur sehr kurzfristig, also Space Ghost, das, was man zumindest bei Hanna-Barbera unter Space Ghost verstanden hat, das war, glaube ich, in den 60ern, glaube ich. Also sehr kurzlebig, nur ein paar Folgen. Und Space Ghost ist den Amerikanern vor allem deswegen ein Begriff, weil es eben bei Adult Swim, habe ich am Anfang der Sendung schon mal erwähnt, damals diese Pseudo-Talkshow gegeben hat, Space Ghost Coast to Coast. Das ist eben Space Ghost und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Zugpferd dieses ganzen Events, weil der eben auch vorne auf dem Cover drauf ist. Es fängt ein bisschen Green Lantern-ig an mit so ein paar außerirdischen Superhelden, die auch alle so uniformiert sind, nur eben schwarz-orange, also die ganze Szene wirkt wirklich wie die Origin von Green Lantern. Es bilden sich in diesem Universum, bilden sich halt überall so Löcher. Geschrieben ist es von Jeff Parker. Und Jeff Parker ist ein toller, fähiger Autor und ich merke es, wenn ein Comic von Jeff Parker geschrieben ist. Ich weiß nicht, warum ich das hinkriegen kann. Und das kann man hier auch wirklich merken. Gezeichnet ist es von Doc Shaner. Ich hatte von dem, glaube ich, vorher noch gar nichts gesehen, aber die ganzen Zeichnungen sind so auf den Punkt, dass sie sieht so gut aus. Also ich habe selten ein Comic-Heft gesehen, was wirklich so verdammt gut aussieht. Das ganze Konzept, muss ich sagen, erinnert mich sehr an Super Secret Crisis War, was ja vor einer ganzen Zeit, vor Jahren mal bei IDW gelaufen ist und so das Crossover der ganzen Cartoon Network-Geschichten war, so Ben 10, Powerpuff Girls, you name it. Cow and Chicken war noch mit dabei und Ed and Eddie, solche Sachen eben. Also erinnert mich tatsächlich auch so von diesem Weltraumabenteuer sehr daran. Und der dicke Cliffhanger an dem Heft ist eben auch, okay, Space Ghost kommt zu Johnny Quest und sagt, du musst uns helfen. Es ist wirklich extrem zentrisch auf Johnny Quest. Ich habe Bock auf mehr. Also Ausgabe 2 werde ich mir definitiv angucken. Und ich werde versuchen, so ein bisschen so ein Auge auf die anderen Sachen zu halten. Die kommen jetzt so nach und nach. Und das wird sich stark überschneiden mit DC Rebirth, was ja jetzt auch schon kommende Woche, am 25. kommt nämlich DC Universe Rebirth und ich freue mich da tatsächlich drauf. Das ist lange nicht mehr gewesen, dass ich mich auf ein DCF gefreut habe. Anywho, Future Quest, wenn ihr euch für Hanna-Barbera Cartoons interessiert und zwar nicht für die Cartoon Network Geschichten, wenn ihr darauf Bock habt, geht zu IDW und lest Super Secret Crisis War. Wenn ihr die Powerpuff Girls, Dexter's Labor, Ben 10 und hast du nicht gesehen, alle in einem Comic sehen wollt, dann geht besser zu IDW. Aber wenn ihr Bock auf dieses klassische Hanna-Barbera Superhelden-Universum haben solltet, wenn ihr das tatsächlich kennen solltet, weil ich kannte es tatsächlich nicht, ich hatte damit nicht so viel zu tun, dann guckt auf jeden Fall rein. Wenn ihr Bock habt auf diese, schon so ein bisschen klassischen Geschichten, also es hat mich auch ein bisschen erinnert, so von dieser ganzen Optik und von der Dynamik an King's Watch von Dynamite, wo im Grunde genommen die Defenders of the Earth dabei waren, also das Phantom, Mandrake, The Magician, Flash Gordon natürlich vorneweg, dann Lothar, dieser stärkste Mann der Welt. Also da hat es mich auch sehr stark dran erinnert, wenn euch das gefallen hat, guckt da auf jeden Fall rein. Hat auch Jeff Parker geschrieben. Also es gibt eigentlich keinen Grund, da nicht wenigstens mal in diese erste Ausgabe reinzugucken. Was mich ein bisschen stört ist, dass DC gesagt hat, Crossing the Line at 299, und dass man also das Superhelden, das eigene zentrale DC-Superhelden-Universum wirklich so vermarktet, dass man sagt, nein, $3 und dann ist das Heft euers. Die komplette Hanna-Barbera-Line wird $4 kosten. Und ich habe das angesprochen bei bei Twitter, habe dann, ich glaube ich, auch Jeff Parker retweetet damit und habe gesagt, oder vielleicht ist er einfach auch selber draufgekommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall meldete er sich bei mir zurück und sagte, ja, das käme im ersten Heft vor allem dadurch zustande, dass es eben 30 Story-Seiten gibt, das ist richtig. Also die erste Ausgabe ist tatsächlich ein bisschen länger als ein reguläres Superhelden-Comic. Die nächsten Hefte haben aber einen normalen Umfang, also den normalen 32 Seiten-Count, den alle Superhelden-Hefte auch haben. Und die kosten weiterhin $4. Also die komplette Hanna-Barbera-Linie wird $4 kosten. Und ich finde das inkonsequent. Ich finde das wirklich wahnsinnig inkonsequent, weil entweder sage ich, nein, wir machen das DC-weit und sagen, alle unsere Comics kosten $3, oder man lässt es. Denn auch Titel innerhalb der Rebirth oder aktuellen Superhelden-Linie, und da sind es, glaube ich, vorrangig die Miniserien, es wird also eine zweite Section 8-Miniserie geben, die kosten auch $4. So, wo ich denke, warum macht ihr dann diesen Claim, irgendwie so dieses Crossing the Line at 299, wenn da die Hefte hinterher trotzdem, also andere Hefte, Ausnahmen davon bilden? Das ist meiner Meinung nach nicht nachzuvollziehen. Und insofern fällt diese Crossing the Line 299-Geschichte für mich auch vollkommen flach und ist nur ein Werbegag. Ne? Also ist es sowieso, weiß ich nicht, man kann Wetten abschließen, wann DC zum alten Preis zurückkehrt. Damals mit dieser ersten Initiative Crossing the Line hat es, glaube ich, noch so anderthalb, zwei Jahre gedauert und die haben angefangen, die Hefte wieder teurer zu machen, indem sie hingegangen sind und irgendwelche Backup-Geschichten in Hefte reingepackt haben. Das Heft wurde dann teurer und irgendwann fielen diese Backups dann weg, aber der Preis blieb. Und das ist irgendwie auch keine Art, ein Heft. Das ist eine versteckte Preiserhöhung dann sozusagen. Ne? Genau. So, aber das soll es zum Thema amerikanische Comics erstmal gewesen sein. Ich habe gleich noch eins dabei. Nämlich jetzt hier weiter mit einem deutschen Comic, was ich gelesen habe, nämlich No Borders aus dem Epsilon Verlag, No Borders, Entschuldigung, geschrieben von Michael Bark und gezeichnet von Temel. Sollte im deutschsprachigen Raum keine Unbekannte sein. Und das ist eben ihr zweiter lang Comic, also wesentlich länger als das Erstlingswerk Wohlstand. Und geschrieben ist es von ihrem Ehemann Michael Bark. Beides übrigens sehr nette Leute. Den darf man auf Twitter gerne mal folgen. Worum geht's in No Borders? No Borders ist eine Zeitreisegeschichte, eine Endzeitgeschichte, eine Geschichte über Überwachung, über Verlust der Identität, über den gläsernen Bürger, über Freiheit, über den Kampf für seine eigene Freiheit. In der Geschichte geht es um Jill, die für die NSA oder CIA, bin mir sowas schlecht. Ja, egal. Es geht auf jeden Fall um die Regierungsmitarbeiterin Jill, die durch einen sehr wunderlichen Fall im Jahre 2016 landet und überhaupt nicht weiß, wie ihr geschieht. Und von dem Hacker Ho Ching, ich glaube, man spricht das Ho Ching aus, versucht wird zu rekrutieren, eben für die Widerstandsbewegung No Borders, die eben auch aus der Zukunft kommt. Ho Ching versucht sie zu überreden, sie will eigentlich nur nach Hause in ihre eigene Zeit und er verspricht ihr, das dann eben für sie auch zu tun, und aber erst wenn sie sich also eben auch anschließt, und er versucht sie zu überzeugen und sie wehrt sich, weil sie ja selber eben auch eine Regierungsmitarbeiterin ist, und er sagt aber, er braucht sie, und es ist, daneben gibt es noch die chinesischstämmige Bloggerin Kate, die eben bei ihrer Familie in China unterkommt für eine gewisse Zeit, von dort weiter bloggt, dann aber auch von der Regierung ja bedrängt wird, dass sie eben nicht so viel, oder dass sie, weil sie eben durchaus negative Dinge blockt und so weiter und so fort. Und das sind so Dinge, die laufen parallel. Und was Ho Ching nämlich eigentlich verhindern möchte, ist, dass die Dinge sich so entwickeln im Jahre 2000, und hast du nicht gesehen, das ist super kompliziert. Im Jahre 2025 ereignet sich nämlich ein Terroranschlag, und Ho Ching kommt nämlich aus dem Jahre 2040, so war es nämlich. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass das noch weiter in der Zukunft liegt, aber sei es drum. Und dieser Anschlag ist noch ein paar Jahre von dem entfernt, von der Zeit entfernt, aus der eben Jill stammt. Und er versucht sie, also Ho Ching versucht sie zu überzeugen, eben dieser Widerstandsbewegung beizutreten, auch um das zu verhindern und vor allem auch um diese noch stärker gewordene Totalüberwachung zu verhindern, mit der wir ja heute eigentlich schon nicht einverstanden sind, sie aber einfach hinnehmen, und scheinbar scheint das in der Zukunft noch schlimmer zu sein. Ja, das war jetzt ein bisschen kompliziert und durcheinander, weil die Story das auch genau so ergibt. Genau, Jill arbeitet übrigens für die NSA. Das habe ich jetzt gerade eben nochmal gesehen. Was kann man über das Comic sagen? Es ist also von der Thematik her erstmal nicht allzu neu, weil diese Verschwörungszeitreise-Thriller, wir müssen die Zeit ändern, um eine böse Zukunft zu verhindern, das hat es ein paar Mal gegeben. Die werden hier auch zitiert und angesprochen, so Terminator und 12 Monkeys und hast du nicht gesehen. Das sind ja im Grunde genommen vom Plot her ganz ähnliche Dinge. Das wird hier gelegentlich zitiert. Das heißt, man weiß auch, worauf man sich hier bezieht. Ist auch vollkommen legitim. Besser gut geklaut als schlecht selbst erfunden. Oder wie sagt man so gut, so schön. Jill ist, hat mich im ersten Moment erinnert an The Girl with the Dragon Tattoo. Also, wie hieß sie da? Elisabeth oder so? Lisbeth. Eben aus den Millennium-Filmen. Optisch auch. Wobei meine erste Assoziation, als ich das Cover gesehen habe, so sie mit diesem blauen Licht und dieser, weiß ich nicht, Mapp-Gedenkfrisur, meine erste Assoziation war tatsächlich irgendwie Rainbow Dash or My Little Pony. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder keine Ahnung, aber eben, sie hat eben diese Haarfarbe, diesen Regenbogen. Kate, die Bloggerin, die eben chinesisch-stämmig, aber deutsch ist, spielt so eine, ja, so den Vertreter der Jetztzeit, dass sie eben mit ihrer Vorstellung von Freiheit, mit ihrer Vorstellung von Meinungsfreiheit auch tatsächlich eben bei der chinesischen Regierung aneckt und dort eben Probleme bekommt. Und ich glaube, diese Perspektive braucht man auch, um zu verstehen, warum die Welt, aus der Ho Ching kommt, so viel schlimmer ist als die heutige. Denn selbst heute ist es schon echt furchtbar, und wenn wir uns wirklich hundertprozentig darüber bewusst wären, und ich glaube, wir sind das tatsächlich nicht, ansonsten würden wir stärker dagegen vorgehen. Wenn wir uns dessen bewusst wären, wie sehr wir tatsächlich überwacht werden, dann wären wir erstens weniger sorglos und würden wahrscheinlich ein bisschen mehr auf die Barrikaden gehen, als wir das tun. Und ich nehme mich da selber nicht raus. Ich bin mir zum Teil bewusst, was da passiert. Denn Edward Snowden, der hier übrigens auch mehrfach zitiert wird, hat das ja eigentlich im Grunde genommen aufgeklärt. Und er hat ja nicht mal den Ist-Zustand aufgeklärt, sondern aus dem damaligen Punkt 5 Jahre in der Vergangenheit. Er hat ja Dinge aufgeklärt, die im Grunde Grunde genommen 5 Jahre zurückliegen. Dementsprechend sind die wahrscheinlich längst weiter. Also das ist halt echt lächerlich. Und da machen wir uns einfach keine Gedanken drüber. Und weil es ist ja bequem. Ne? Gibt es Kritik an der Geschichte? Ich hatte das Comic das erste Mal in der Hand, hab's aufgeschlagen und aus einem, ich weiß nicht, wie auch immer gearteten Gefühl hatte ich gesagt, die Zeichnungen sahen im ersten Moment, warum auch immer, für mich schlechter aus wie Wohlstand. Und ich habe dann Gott sei Dank noch dran gedacht, mir vor der Sendung Wohlstand nochmal anzugucken. Und nein, die Zeichnungen sind um Ecken besser als bei Wohlstand. Es ist viel dynamischer. Die Anatomie der Figuren passt wesentlich besser. Das ist echt wunderbar gelungen. Die Perspektiven stimmen einfach. Das war teilweise bei Wohlstand noch ein Problem. Wohlstand ist nicht hässlich, im Gegenteil. Wohlstand ist ganz, ganz toll und hat so diese Vorstadt-Café-Atmosphäre, weil die Hauptfigur in Wohlstand arbeitet eben in diesem Café und das war so das Bild, was ich aus dem Comic eben mitgenommen hatte. Vor allem, weil es auch so schön koloriert war tatsächlich. Hier ist es ein bisschen, also das ist sehr blau gehalten und also man hat diese typische Science-Fiction-Optik eben, ja, wie Matrix und wobei Matrix war eigentlich eher grün. Aber ihr wisst, was ich meine, so diese Science-Fiction-Optik, wobei es gibt ja auch grüne Seiten, sehe ich gerade, aber so dieses Blau-Grüne, was eben die Science-Fiction-Filme haben. Etwas gestört hat mich so, hat mich so ein bisschen diese Hintergrund-Gags, denn so auf jeder Seite findet man, wenn man nicht mal, man muss nicht mal genau hingucken, sondern man fliegt so ein bisschen mit den Augen über die Seite drüber und findet dann irgendwelche, weiß ich nicht, so Minions oder, weiß ich nicht, irgendwelche Items aus Super Mario oder irgendwelche Logos auf T-Shirts und so weiter und so fort. Ja, und irgendwann fängt das an zu nerven. Es ist also wirklich ein bisschen zu viel und ich denke, jeder, der die letzten 30 Jahre nicht unter einem Stein gewohnt hat, der wird wissen, dass sich das hier eben so ein bisschen auch auf Terminator, sind ja viele Plotpoints auch direkt da draus, auch Zitate, optisch ein bisschen. Ich fand's zu viel. Ich fand's also wirklich zu viel. Dazu kommt so diese Inkonsistenz, dass, ich glaube, Ho Ching ist es tatsächlich selber, irgendwann mit einem Doctor Who T-Shirt rumrennt. Und jetzt, Achtung, Spoiler, haltet euch die Finger in die Ohren, steckt euch die Finger in die Ohren und hört mal eben für ein paar Sekunden weg. Irgendwann während ihrer Zeitreise trifft Jill auf den Doktor. Und da habe ich halt echt gedacht, ja, entweder oder. Also beides geht nicht. Also entweder Popkultur oder die Figur selber einbauen. Und dann eben hinzugehen und irgendwelche Graffitis an die Wand zu sprühen nach dem Motto Sarah Connor irgendwas und dann auf der nächsten Seite das Logo von den 12 Monkeys zu haben. Es war zu viel. Und gelegentlich mal ein Logo von einer Band oder von einem Videospiel oder von einer Science-Fiction-Serie, das war okay. Aber in der Masse war es in meiner Wahrnehmung ein bisschen zu viel. Darüber kann man aber hinwegsehen. Definitiv, es ist Meckern auf hohem Niveau, weil wenn ich das nicht erwähnt hätte, hätte ich halt fast gar nichts zu meckern gehabt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Denn mein Fazit ist, das macht Spaß auf mehr. Es ist ein offenes Ende, es ist im Grunde genommen nur die Hinführung. Jill soll eben Teil dieser No Borders Rebellion werden. Und genau das ist das, was ich jetzt lesen möchte. Ich möchte einen zweiten Teil, wo genau das erzählt wird. Ich möchte Timey-Wimey, Wibbly-Wobbly haben, in der Molly, die Schwester von Ho Ching, näher beleuchtet wird. Die ist eben in ihrer Zeit geblieben und hat dort, das ist eben das Mädchen, was man hinten auf dem Rückencover sieht, das ist eben Molly. Ich möchte jetzt sehen, wie Jill dieser Gruppe beitritt, wie sie mit der Gruppe zusammen kämpft. Halt eben das Abenteuer möchte ich jetzt verschwurbelt, mehrere Zeitebenen, Zeitparadoxen, dass sie sich selber trifft. Also das stelle ich mir jetzt in der Fortsetzung einfach vor. Das wäre meine Wunschvorstellung, dass die böse Zukunft ausgelöscht wird, das Paradies, dass das überwachungsfreie, meinungsfreie Paradies besteht, ein Utopia oder. Also da möchte ich jetzt wirklich hin in der nächsten Ausgabe. Bitte, Leute, macht einen zweiten Teil. Mehr davon. Bitte, bitte mehr davon. Kaufen, lesen, gut finden. So, dann habe ich jetzt hier noch ein paar Themen übrig. Vergangenes Wochenende war Gratis-Comic-Tag und ich habe mich dieses Jahr gar nicht so sehr auf den Gratis-Comic-Tag gefreut, aus dem einfachen Grunde, weil, ja, für mich ist es ja, habe ich ja in der Vergangenheit auch schon mal gesagt, einfach nur noch der Gratis-Leseprobentag. Und der hat für mich, also ich will nicht so weit gehen, um zu sagen, dass der Gratis-Comic-Tag seine Daseinsberechtigung verloren hat, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich finde das Verlagsprogramm, also das Programm der Verlage, von Jahr zu Jahr fragwürdiger. Und das war dieses Jahr nicht anders. Also ich habe in die Vorschau geguckt vom Gratis-Comic-Tag und einfach nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, boah, klasse, jetzt gebt ihr schon wieder irgendwelchen alten Scheiß raus. Und ja, also Ich habe mich mit ein paar Sachen eingedeckt, in die ich einfach reingucken wollte. Ich habe es also auch genau dafür genutzt. Ich habe es zum Reingucken in Dinge genutzt. Habe vielleicht dabei ein paar Highlights liegen gelassen, wie ich festgestellt habe. Wir sind auch nicht unterwegs gewesen. Das haben wir jetzt letztes Jahr nicht gemacht. Das machen wir, werden wir wahrscheinlich auch so bald nicht mehr machen, weil es sich einfach auch nicht lohnt. Ein Heft, auf das ich mich gefreut habe, also auf das ich mich auch immer noch freue und ich bin einfach wirklich ehrlicher Fan und das war ich vorher schon und das werde ich auch weiterhin sein, ist einfach WooComics Happy Birthday Monster von Frankenstein, 200 Jahre. Dieses Mal habe ich es nicht geschenkt bekommen, sondern ich bin tatsächlich selber in den Comicshop und habe es mir da geholt, weil das ist für mich Pflichtprogramm. Das heißt, ich mache auch jetzt Werbung für ein Comic-Heft, was ich nicht geschenkt bekommen habe. Deswegen ist wäre der Vorwurf, den ich hier nicht bekomme, dass ich in irgendeiner Art und Weise geschmiert und gekauft bin von U-Comics, auch vollkommen an den bei mir nicht vorhandenen Kopfhaaren herbeigezogen. Wie jedes Jahr seit etlichen Jahren hat sich die Mannschaft von Mann und Frauschaft von, wobei es sind glaube ich tatsächlich ausschließlich Männer dieses Mal, tatsächlich zusammengesetzt und hat eben dieses Heft zusammengestellt. Naja, beim drüber gucken sind es tatsächlich alles nur Kerle. Großes Thema eben, 200 Jahre Frankenstein, Mary Shelley hat das Buch ja geschrieben vor, ich glaube 200 Jahren kann das hinkommen, ja. Es fängt auf der inneren Umschlagseite an mit Michael Hacker. Ich habe Michael Hacker in meiner Sendung zur Comic Invasion Berlin erwähnt. Ich habe im Grunde genommen sein komplettes Programm jetzt hier seit der Comic Invasion, habe ihn persönlich getroffen. Das ist toll, also dieses Puzzle mit dem Gesicht von Frankenstein, Frankensteins Monster, ja mein Gott, ganz toll. Und das wird im Heft ein paar Mal wiederholt, also es gibt zwischendrin ganz, ganz tolle Artworks. Gibt ein paar Highlights, ich möchte nicht auf alles eingehen, weil alle Geschichten sind auf ihre Art toll, da sind also wirklich gar keine Ausfälle drin. Es gibt eine Geschichte von einem, ich glaube, niederländischen Team, was sie hier zum ersten Mal drin haben, Big van Niedig und Ramon Schlenk, nämlich Ändern, auf Seite 13, und ich habe die Geschichte gesehen und ich wäre vor Freude fast hinten umgefallen, weil sich das auf Jack Kirby und seine Fourth World Comics eben bezieht und dass ein riesiges Raumschiff so auf einen zufliegt, genau in diesem Stil, wie damals die Raumschiffe bei, wie hieß er denn nochmal, Captain Cosmo, auf jeden Fall die mit den Galactic Rangers, das weiß ich noch, Captain irgendwas und die Galactic Rangers. Captain Victory und die Galactic Rangers. Oder eben in der Fourth World, wie da eben das Design eben aussieht. Und auch die kriegen es tatsächlich hin, das Ganze auf Frankenstein am Ende zu beziehen. Und selbst die Frankensteins sehen aus wie von Jack Kirby gezeichnet. Ganz wunderbar. Dann in der Mitte ist natürlich noch die kleine Frankenstein-Filmgeschichte von Olaf Brill mit drin. Die habe ich noch nicht gelesen. Muss ich nochmal machen. Dann ganz in der Mitte ein dickes, dickes Poster von, es ist Ralf Niese. Ein ganz tolles Poster. Angelehnt an die Creature-Kommandos von DC. Frankensteins Braut, Frankenstein, der Wolfmann, die Mumie im Hintergrund und dann eben angelehnt an klassische DC-Serie aus dem Silver Age, glaube ich, die Creature-Kommandos. Und dann geht's weiter mit meinem Highlight, also mit dem nächsten Highlight, das Ding ist ja voller Highlights, Stony Franken Horror Show von Cliff Steele und David Bowie, wobei sich Christian Scharfenberg dann am Ende selber entschuldigt, weil die Geschichte entstanden ist vor David Bowies Tod. Und er damit kannst du ja nicht rechnen. Wobei sich das auch nicht negativ auf David Bowie irgendwie fixiert, sondern ist halt so aufgezogen, als wäre David Bowie Frankenfurter aus der Rocky Horror Picture Show. Und Cliff Steele ist eben in dem Fall Frankenstein. Und das ist richtig, richtig toll. Das ist richtig toll geworden. Ed und Dad sind mit dabei. Verhältnismäßig blutig, wie ich finde. So bin ich die sind manchmal auch wirklich, Ed und Dad sind nicht immer nett, vor allem nicht zueinander, aber so blutig habe ich sie bisher noch nicht gesehen. Dann noch so eine einseitige Geschichte, dann noch ein weiteres optisches Highlight auf jeden Fall von Stefan Fink, Dr. Krankenbein, und das ist alles komplett 3D gerendert, also jedes einzelne Bild ist eben 3D gerendert und mit Lichtquelle versehen und damit eben ein Comic gestaltet. Das Optische ist super. Dann haben wir hier Der perfekte Mann, was sich optisch ein bisschen an diese EC-Comics anlehnt. Ja, und am Ende hinten drauf noch eine schöne Illustration eben vom, ich glaube, das ist der Bela Lugosi Frankenstein, hinten noch mit einer schönen Zeichnung. Wer hat die gemacht? Rainer F. Engel, genau. Das ist ein absolut gelungenes, ganz tolles Heft. Nichts zu meckern. Also es ist im Grunde genommen wie eine Gratis-Ausgabe eines regulären EU-Comics-Hefts. Also wenn ihr das noch irgendwo kriegen könnt, nehmt das mit. Wenn ihr ein bisschen Bock auf Horror habt, ein bisschen Bock auf Satire, wenn es auch mal ein bisschen derber für euch zugehen kann, wenn ihr Fan von Frankenstein-Filmen seid, von alten klassischen Universal-Monster-Filmen, nehmt das mit. Die EC-Comics-Hexe ist vorne auf dem Cover drauf und der Hund aus diesem Tim Burton-Film. Ganz, ganz tolles Heft. Ja, hier, der Nerd empfiehlt. Mitnehmen. Und dann heute erst eingetroffen, nach einer ewig langen Odyssee. Ja, meine Free-Comic-Book-Day-Hefte, die paar, die ich dann doch mal haben wollte. Und mein Highlight jedes Jahr ist da einfach The Tick. Danke an Lara, die mir das mitgebracht hat und dann zugeschickt hat. Das Paket war jetzt 2 Wochen unterwegs. Es ist richtig, richtig übel gewesen. Wir haben Angst gehabt, es käme nicht mehr an. Aber es ist da. Ist ein bisschen schwächer als das vom letzten Jahr. Ich glaube, das letzte Jahr, das The Tick-Heft war ein bisschen besser. The Tick kommt nämlich jetzt seit ein paar Jahren, ich glaube, das ist die 5. Ausgabe, nur noch zum Free Comic Book Day raus. Also es gibt jedes Jahr zum Free Comic Book Day in Amerika eben ein neues Tick-Heft. Und ja, das ist einfach eine klassische Serie. Es hat natürlich mit dem Tick, den Robert Englund war, glaube ich, Freddy Krüger. Wie hieß der denn? Ben Englund, genau. Ich komme immer durcheinander mit Robert Englund und Ben Englund. Das ist unfassbar. Ich hab übrigens noch nie einen Freddy Krüger-Film gesehen. Ich kenne nicht einen einzigen Teil von Nightmare on Elm Street. Hat mich nie interessiert. Fand ich immer irgendwie uninteressant. Ich habe aber Freddy vs. Jason gesehen, aber ich habe auch nie irgendwie Friday the 13th gesehen. Hab mich nie interessiert. Ich glaube, ich habe Halloween Age 20, gesehen und fand den ganz furchtbar. Und ich glaube, den davor. Egal. Kurzer Exkurs. Worum geht's in dieser Geschichte? Ganz, ganz viele Ticks aus verschiedenen alternativen Universen. Es ist schweinelustig auf jeden Fall. Die Geschichte endet aber offen und wird nicht wirklich aufgelöst, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Zwischendrin sind es für 3-4 Seiten nochmal, ist es sogar noch ein anderer Zeichner, der im Grunde genommen ja so dieses Zwischenkapitel noch zeichnet und danach ist es in der zweiten Geschichte ein ganz anderes Setting. Also der reguläre Zeichner ist Dwayne Redhead und in diesem Intermezzo, was da mittendrin ist, ist es der Zeichner Ian Nichols. Ich hätte es schön gefunden, wenn diese Geschichte wenigstens zu Ende erzählt worden wäre, die mit den multiplen Ticks aus den verschiedenen Universen. Das hat man nicht gemacht, das endet offen, finde ich sehr schade, denn die zweite Geschichte ist im Grunde genommen wirklich nix. Und die geht also wirklich, das ist halt nur so ein bisschen, wo der Supporting Cast nochmal vorgestellt wird, nochmal benutzt wird und am Ende reitet The Tick auf einem High weg. Es ist, also die zweite Geschichte war ein bisschen laut. Die Geschichte im letzten Jahr war richtig gut, weil The Tick da im Grunde genommen mit einer verdrehten Version von Brainiac oder dem Collector eben zusammengetroffen ist. Dass dann irgendwann auch so weit ging, dass die irgendwie den halben Mond weggeblasen haben oder sowas. Und die war schon sehr, sehr richtig gut. Die war richtig gut. Und das hat. Ich habe im Vorfeld schon gedacht, es wird schwer, das zu toppen. Und das haben sie tatsächlich nicht getoppt. Geschrieben ist das übrigens, muss ich mal dazu sagen, von Jeff McLeland. Nicht schlecht, aber nicht das Highlight, was das Highlight im letzten Jahr gewesen ist. Ja, ich glaube, das war es. Das ist es gewesen. Ich habe jetzt noch ein paar Termine für die nächste Zeit und das machen wir in der bekannten Nerd-Nerd-Nerd-Programm-Vorschau! Nächste Woche am 29.05. geht's weiter mit einer neuen Folge König der Podcasts. Da werden wir uns den Film angucken, Rodan, die fliegenden Monster von Osaka. Da habt ihr vielleicht auf dem Nerd-Nerd-Nerd-Twitter-Account schon die Preview zu gesehen, nämlich das Logo für die nächste Sendung. Ja, wir schmeißen Bibo in die Lava, genau. Am 1.6. und dieses Mal wirklich, das hatte ich im letzten Podcast schon angesagt, dann bin ich kurze Zeit später von den Produzenten korrigiert worden, die gesagt haben, nee, doch nicht. Dieses Mal aber wirklich, am 1.6. gibt es das Hörspiel in der Geschichtenkapsel, das ist fast fertig. Denn, was ich nicht erwartet hätte, ist, ich bin tatsächlich in die Produktion mit einbezogen worden. Also ich dachte eigentlich, ich schicke die Geschichte da ein, wir überarbeiten das gemeinsam. Nee, inzwischen bin ich also auch noch am Schneiden. Wir müssen nächste Woche noch ein bisschen was tun. Und dann kommt am 1.6. hoffentlich diese Geschichtenkapsel, dieses Hörspiel tatsächlich raus. Und am 5.6. hören wir uns wieder, nämlich zur 30. Sendung mit dem Nerd. Und bis dahin habe ich auch rausgefunden, was die Wochen danach läuft. So, das war die Nerd-Nerd-Programm-Vorschau. Dann habe ich jetzt noch eine Preview, nämlich im, ich glaube, Oktober, November erscheint bei IDW. Eine neue Hardcover-Ausgabe von The Wind in the Willows. Und The Wind in the Willows ist eins meiner absoluten Lieblingskinderbücher. Und ich kann gar nicht genug sagen, wie sehr ich das feiere, das total ab. Das ist richtig, richtig toll. Diese Welt, also anthropomorphe Tiere, dann trotzdem Menschen dabei, dieses sehr ruhige, nicht böse, sich gegenseitig nicht unbedingt schädigen wollende, dann dieser väterliche Dachs, der immer wieder als Berater eben fungiert. Es ist eine ganz, ganz tolle Welt, die mich also seit meiner Kindheit immer wieder fasziniert hat. Und ich habe sie mir mal rausgesucht. Ich habe tatsächlich zwei verschiedene Editionen, habe ich schon vom Wind in den Weiden. Die sind auch sehr unterschiedlich. Das sollte man mal dazu sagen. Geschrieben ist das Ganze übrigens worden schon vor, gosh, ich weiß nicht, 100 Jahren oder so. Das ist eine sehr, sehr alte Geschichte. Erstmals erschien 1908. Das Buch ist über 100 Jahre alt. 108 Jahre inzwischen, glaube ich. Kommt ungefähr hin, ja. Hat aber nichts an Aktualität verloren. Gar nichts. Es ist zeitlos tatsächlich. Ich habe es in zwei Versionen. Einmal als deutscher Roman mit Illustration von Patrick Hansen, würde ich sagen, aus einem Thienemann Verlag. Richtig als Hardcover mit Bändchen, mit Lesezeichen, Bändchen und Umschlag. Das habe ich mal irgendwo für 1 Euro in einem Secondhand-Laden irgendwo mitgenommen. Und aus meiner Kindheit habe ich tatsächlich noch eigentlich eine, also viel eher an Kinder ausgerichtete Bearbeitung aus dem Nebel Verlag. Also wenn jemand den Nebel Verlag kennt, ich habe noch nie ein zweites Buch daraus gesehen. Ausgabe von 93, da war ich 8, als das Buch erschien. Und das ist eigentlich tatsächlich eher wie ein Bilderbuch, wo der Text also ganz runtergefahren ist und die Bilder sehr viel Platz einnehmen. Und das hat für mich den Wind in den Weiden einfach nachhaltig definiert. Das und die britische Stop-Motion-Animationsserie. Googelt euch mal das Intro. Das ist ganz, ganz herzlich, ganz wunderbar. Und ich meine, jedes Kind kennt den Maulwurf, die Ratte oder die Wasserratte. Ist es eine Wasserratte oder eine Feldmaus? Ich weiß es immer nicht. Den Frosch und den Dachs. Also das sind eigentlich die Klasse. Ist eine der klassischsten Kindergeschichten, die man sich eigentlich vorstellen kann. Gibt noch eine Fortsetzung, Winter in den Weiden. Darüber gibt es einen Animationsfilm aus den 90ern. Ich glaube, der kommt von 97, 98, auch ungefähr die Zeit. Den habe ich auch geliebt. Den liebe ich immer noch. Ich will den Film die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal gucken. So, und jetzt zu dem Punkt, was ich nämlich vorstellen möchte. Bei IDW kommt im Herbst nämlich eine Neuauflage dieses Buches, also der Originaltext von Kenneth Graham mit Zeichnung, Illustration von David Peterson. Der hat Mouse Guard gemacht. Muss ich noch irgendwas sagen? Ja, der ist fähig, stimmungsvolle, tolle Bilder zu zeichnen mit Tieren. Kostet, habe ich also auch schon vorbestellt, kostet bei Amazon aktuell knapp 24 Euro. Der US-Preis liegt irgendwo bei $25. Also da ist es ungefähr identisch. Und die komplette erste Auflage ist signiert von David Peterson. Deswegen habe ich gesagt, okay, das darf ich auf keinen Fall verpassen. Erscheint in Deutschland, glaube ich, am 1. November. Ist ein Kindheitstraum und vor allem für mich das erste Mal die Möglichkeit, das Original auf Englisch zu lesen. Weil, wie gesagt, hier habe ich einmal die Bilderbuch-Variante davon, die deutsche Übersetzung von Thienemann. Allein, ich freue mich halt einfach wirklich auf die Illustration von David Peterson. Und das ist echt ein Highlight. Also als ich das gesehen habe, habe ich fast Schnappatmung bekommen und dachte, boah, wie großartig. Und ich bin ja gar nicht mehr so eine Leseratte. So wirklich Bücher lesen tue ich ja gar nicht mehr. Aber also das ist einfach eine Kombination, die ich mehr als passend finde. So besonders, weil die Illustration, diese Figuren mal zu sehen, ja auch wichtig ist für die Geschichte. Und dann einen Zeichner zu haben, der auch dieses Universum perfekt einfangen kann, weil er halt ja Nagetiere oder Waldtiere super zeichnen kann und das einfach auch bewiesen hat. Ist meine Empfehlung. Also für Fans dieses Universums ist das definitiv ein Highlight. Und es ist eben kein Comic, sondern es ist tatsächlich ein Buch. Es gibt, und darauf bin ich auch aufmerksam gemacht worden, aus 2013, glaube ich, tatsächlich eine Comic-Bearbeitung, die auf Deutsch bei Splitter erschienen ist. Ich weiß, dass ich das damals mitbekommen habe und dann gesagt habe, ups, 30 Euro ist mir dann doch ein bisschen teuer. Momentan bin ich tatsächlich ein bisschen damit am Liebäugeln, mir das dann vielleicht doch nochmal zu holen. Ja, curse you, Markus Koppers, curse you. Genau, das war meine Preview für heute, mehr habe ich gar nicht. Nächste Woche ist Rebirth. Hoffen wir das Beste. Auf Wiederbirth, Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos.